Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest hier, heute mit Bernd Pirat und Monika Pieper. Sag mal hallo, ich denke mittlerweile dürfen dich alle kennen. Ja, hoffe ich. Weiß ich nicht, hallo. Ja gut, wer es nicht weiß, parlamentarische Geschäftsführerin, Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen. Ich habe dich ganz kurzfristig aus dem Plenarsaal rausgeholt, was wir eigentlich nicht machen wollen als Piraten, deswegen ganz schnell. Du wolltest mir erzählen, worüber heute gesprochen wird, was wir Piraten eingebracht haben, also ihr als Fraktion. Einfach um den Leuten da draußen mal zu zeigen, was ihr tut. Ja, also wir haben gestern einen Antrag von uns behandelt. Da ging es um die Visualisierung des Haushalts 2013. Den haben wir auch in der Mache. Das haben wir bei der Landesregierung beantragt. Das ist aber abschlägig beschieden worden, weil man der Auffassung war, man sei da schon dran und eigentlich sei das im Moment so schnell nicht zu machen. Das kostet auch viel zu viel Geld. Das haben wir ja schon widerlegt beim Haushalt 2012, den wir auch visualisiert haben. Und in den nächsten Tagen werden wir den 13er auch haben und dann werden wir zeigen, dass das durchaus mit sehr geringen Kosten machbar ist. Alles klar. Und im Prinzip wieder auf der Homepage dann nachsehbar. Genau. Zum Punkt runtergebrochen. Genau. Dann hatten wir heute Morgen die Aktuelle Stunde. Das ist ja, glaube ich, auch auf allen Listen rumgegangen zum Thema Opel. Genau. Da habe ich mich als Bochumerin geäußert und wir waren mit den Grünen und der SPD der Meinung, die FDP hat sich dem auch angeschlossen, dass es jetzt darum geht, gemeinsam zu schauen, wie man den Leuten helfen kann. Und am Samstag sollte ja dort ein Tag der offenen Tür stattfinden, der jetzt abgesagt wurde. Und jetzt wird Anfang Januar wahrscheinlich einen Tag stattfinden, der vom Betriebsrat organisiert ist, wo eine große Solidaritätskundgebung stattfinden soll. Und an der werden wir uns sicherlich auch beteiligen. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine jetzt auch vom Bochum aus. Ja, natürlich vom Bochum aus. Ne? Aber ich hoffe, dass halt vielleicht auch ein paar andere noch kommen. Ja, dann hatten wir heute noch einen Antrag der Piratenfraktion zum Thema Kooperationsverbot. Ich weiß nicht, ob das jedem jetzt was sagt. Ich kann das also, ganz kurz erläutern. Es geht darum, dass im Moment der Bund nicht die Erlaubnis oder die Möglichkeit hat, im Bereich Bildung die Länder zu sponsern, sprich mit Geld zu unterstützen. Mhm. Und die Länder können den ganzen Ausgaben im Bereich Bildung gar nicht mehr alleine stemmen. Um zum Beispiel unsere Bildungsziele zu erreichen, die wir Piraten verfolgen, wird das Geld, was auf Landesebene zur Verfügung steht oder auf kommunaler Ebene, absolut nicht ausreichen. Und deshalb möchten wir, dass dieses Kooperationsverbot aufgehoben wird. Mhm. Frau Schawan hat das inzwischen zugesagt im Bereich der Hochschulen. Sie möchte aber eigentlich nur eine Eliteförderung machen, also Gelder vom Bund freigeben für Elite-Hochschulen. Und wir sind der Meinung, dass der Bund auch Geld für den gesamten Bildungsbereich herausgeben muss. Angefangen von der U3-Betreuung über die Schule, über Inklusion, über Hochschule, aber auch für die Erwachsenenweiterbildung. Und die SPD und die Grünen, die unterstützen zurzeit eine Bundesratsinitiative und haben auch angekündigt, wenn sich im Oktober ein Regierungswechsel ergeben sollte, werden sie dieses Kooperationsverbot auch aufheben. Alles klar. Haben Sie euch da eingebunden oder kommt das direkt schon von denen? Bitte? Kommt das direkt schon von den SPD und Grünen oder seid ihr da mit drin im Boot? Nee, also es war also im Gegenteil so ein bisschen so heute, dass wir diesen Antrag gestellt haben. Ich habe den vorgestellt und dann hieß es halt, ja, da habt ihr recht. Aber das läuft ja alles schon, das schaffen wir auch ohne euch. Und deshalb hatten wir auch diesen Antrag abgelehnt, was ich so vom Inhalt nicht verstanden habe, weil inhaltlich sind wir da im Grunde auf einer Schiene, aber dann ging der Antrag teilweise zu weit und ja, hin und her, auf jeden Fall hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das war zwar ganz gut, was ihr da geschrieben habt, aber es kommt ja von euch und deshalb, wir schaffen das auch ohne euch und wir sind da auf einem guten Weg. Ja. Schade. Wäre natürlich eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten gewesen. Ja gut, aber es war jetzt auch eine direkte Abstimmung. Das geht jetzt nicht nochmal in Ausschuss. Insofern ist das für uns auch okay. Für uns war es wichtig, dieses Thema einfach nochmal ins Plenum zu geben, um zu sagen, hey, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Und das ist uns ja auch damit gelungen. Klar. Hat die Piratenfraktion noch ein Thema? Also einen eigenen Antrag haben wir nicht. Wir haben Änderungsanträge gehabt zu Anträgen anderer Fraktionen. Ja. Also zum Beispiel zum Mittelstandsgesetz. Hatten wir einen Änderungsantrag und das war ganz lustig, weil wir haben die 8 Punkte unseres Änderungsantrags einzeln abstimmen lassen. Und Modulabstimmung im Landtag. Ja, Modulabstimmung im Landtag. Und es war ganz interessant zu sehen, bei einigen dieser Einzelpunkte hat halt die CDU zugestimmt, bei einigen die CDU und die FDP, bei einigen halt niemand. Wobei man natürlich sagen muss, ne, wenn die SPD und die Grünen halt dagegen stimmen, klar, ist das, ne, ein schönes Schaulaufen, aber man verändert das natürlich nicht, solange die Mehrheitsverhältnisse da so sind, wie sie sind. Klar, wir können einfach alles abblocken. Ja. Hattet ihr noch einen Nebenbetrag? Jetzt muss ich wirklich überlegen, bei diesen, weiß ich nicht, ne, 20, 30 Anträgen. So hatten wir bestimmt, aber im Moment habe ich es nicht auf dem Schirm. Ich habe gerade gehört, Simone Brandt ist gelobt worden. Kannst du dazu was sagen? Ja, wir hatten ja diesen lustigen Tannenbaumantrag der FDP. Da ging es darum, dass die Tannenbäume im Grunde den Status eines Tannenbaumplantagen, den Status eines Waldes haben sollen. Das ist ein Antrag der FDP gewesen. Ja. Und der Hintergrund ist, dass nach dem Sturm Kyrill ganz viele abgeholzte oder vom Sturm zerstörte Wälder jetzt nicht als Wald wieder aufgebaut werden, sondern mit Weihnachtsbaumplantagen bestückt werden. Und die FDP, die fürchtete jetzt, ne, dass wir bald keine Weihnachtsbäume mehr haben, wenn wir diesen Plantagenanbau eindämmen. Und die SPD und die Grünen möchten diesen Plantagenanbau eindämmen. Und das ist auch richtig, weil eine Weihnachtsbaumschonung ist kein Wald. Richtig. Also es ist schon, ne, ja, total übertrieben, was da angebaut wird. Simone sagte dann, dass wir jetzt 800% mehr Weihnachtsbäume anpflanzen als vor dem Sturm, weil man einfach, ne, diese Flächen nur noch für Weihnachtsbäume nutzt. Und das kann einfach weder gut für die Bodenfläche noch auch für die Umwelt sein, weil ja bekannt ist, dass diese Weihnachtsbaumplantagen mit Pestiziden versorgt werden. Und es gibt ja inzwischen im Sauerland sogar Bürgerinitiativen, die sich gegen diese Form des Weihnachtsbaumhandels aussprechen. Monokultur, Pestizidbehandlung, genau. Also Simone hat eine klasse Rede dazu gehalten und ne, das lohnt sich bestimmt, da mal reinzuschauen. Alles klar. Gut, letzte Frage, wie voll ist das Plenum heute gewesen? Ja, es hat sich also insofern ein bisschen verändert, dass jetzt bei Abstimmungen doch immer ganz viele da sind, weil man ja am Anfang der Plenarphase mal irgendwann die Erfahrung gemacht hat, wenn das nicht so ist, dann kann auch schnell mal was schief gehen. Das ist uns ja, ne, ja, an einer Stelle gelungen. Und insofern ist es halt so, dass sich das dann doch ja ganz gut füllt, wenn es dann zur Abstimmung kommt. Allgemein muss ich sagen, dass das Problembewusstsein, glaube ich, bei den anderen Fraktionen durchaus vorhanden ist und man auch überlegt, wie man das ändern kann. Aber es wird halt gesagt, wir sind ein Arbeitsplenum, ein Arbeitslandtag in dem Sinne und kein Anwesenheitsplenum. Das heißt, es ist eigentlich auch gewollt, dass während des Plenums noch andere Veranstaltungen oder Gespräche stattfinden. Und es ist ja bekannt, dass wir das ein wenig anders sehen und unsere Termine halt auf ein Mindestmaß beschränken. Ja, so wie mich jetzt die 10 Minuten hier genommen Genau. Ist, aber ich sag mal, wenn man von 10 Uhr bis abends um 9 Uhr da sitzt, dann muss man einfach auch mal 10 Minuten rausgehen. Oder man muss mal eben was essen oder trinken. Ansonsten ist es einfach schwierig, sich zu konzentrieren. Irgendwann ist es dann vorbei. Ja, genau. Deswegen arbeite ich mit Marschen ja in der Projektgruppe mit, um da die Uhr zu ändern. Ja, da bin ich ja auch. Ach, da bist du auch. Das, das wusste ich nicht. Weil da wollte ich auch nochmal einen Podcast machen und spreche euch aber nochmal separat an. Ja, also da kann ich schon sagen, da haben wir ja eine Mittagspause beantragt und das ist halt abgelehnt worden mit der Begründung, es könne halt jeder zwischendurch rausgehen. Die Cafeteria könne das halt auch nicht leisten in der kurzen Zeit. Und dadurch, dass wir hier ein Arbeitsplenum haben, könne man durchaus auch eine halbe Stunde oder mal eine Stunde abhauen. Und das sieht man halt im Landtag auch, ne? Wenn dann halt wenig Stühle besetzt sind, gerade in der Mittagszeit. Ja. Man hat sich aber jetzt doch zumindest darauf verständigt, während der Mittagspause keine Beschlüsse mehr zu fassen, beziehungsweise keine Abstimmungen mehr durchzuführen. Damit nicht sowas passiert wie beim letzten Mal. Ja, könnt ihr das auch nachhören? Nummer schreibe ich unten drunter. Ja. Gut, ich will dich jetzt nicht länger aufhalten. Man merkt auch, du bist heute schneller dran als sonst beim Sprechen. Ja. Wie lange macht er noch? Wir hängen ein bisschen in der Zeit. Ich glaube, wir hängen eine Stunde. Das hieße, dass wir so 19, 19.30 Uhr fertig sind. Was ist für uns aber irgendwie auch noch eine ganz gute Zeit, weil letztens war es 10:30. Insofern freuen wir uns über alles, was ein bisschen eher ist. Alles klar. Monika, vielen Dank und viel Spaß heute noch. Ja, danke euch auch. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.